Einheit 9. Übungen. Ü3. Textkaraoke. Guten Tag, Frau Mertens. Ja, 2 Wochen. Ich bin am Montag zurückgekommen. Wir waren auf der Insel Rügen in Sassnitz. Es war toll. Wir waren jeden Tag draußen. Es war prima. 14 Tage nur Sonne.